Big Data. Daten. Daten. Daten. Die dich verraten. Registriert und analysiert. Du. Du. Deine Vorlieben. Deine Vorlieben. Dein Verhalten. Verhalten. Deine Muster. Muster. Registriert und analysiert. Du. Als gläserner Kunde, der lebt und konsumiert.